SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Sensibel, verspielt und unglaublich erwachsen. Die Sounds von Buddha Kid sind dermaßen schön, dass einem fast den Spruch verschlägt. Trotzdem, oder genau darum, ist sein Name zurzeit in allem Munde und jeder will ein Stück von Buddha Kid haben. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag oben, kurz nach der 7. Uhr, das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X, ich bin seit über 18 Jahren hier zuständig für das Elektronische am Weekend. Und heute frei nach dem Thema «From Berlin with Love». Und ich muss gestehen, ich habe die letzten 10 Jahre ein riesiges Problem gehabt mit Berlin. Nicht mit der Stadt selber, die ist richtig geil, aber mit dem Sound von den Labels und von den Artisten, die von dort gekommen ist. Seit gut einem Jahr hat es hier einen kompletten Cut gegeben. Neue Labels sind gekommen, frische Sounds sind entstanden, wie zum Beispiel «Ein Musiker», wo von «Ein Musik» betrieben wird. Die setzen vorwiegend auf Progressive House, stellenweise einen sehr melodischen Techno-Sound. Und genau aus dieser Ecke kommt eben auch ein Buddha Kid. Er ist geboren in Thailand, ist dann nach Amsterdam gegangen und inzwischen ist er natürlich in Berlin gelandet. Nach einem Release beim Sascha auf Last Night on Earth präsentiere ich dir heute die neue Scheibe von Buddha Kid beim Guy J auf dem Label Lost and Found. Weiter habe ich den fantastischen Sound von Ben Böhmer, der ist ebenfalls aus Berlin und Neues aus der Ukraine und aus Weißrussland, nämlich von Stas Drive und Dmitri Malosch. Anfang die wir die heutige dreistündige Reise mit Lane 8 und Daya. Schöne Reise mit, viel Spass. Thank you. From Berlin with Love. Das ist Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic hier auf SRF 4. Du hast gerade jetzt eingeschaltet. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. So. Das hier, das ist genauso etwas aus Berlin, nämlich vom Jonas Saalbach. Vor 2 Jahren super bekannt worden, so als Deep House DJ. Aber gerade so die ganzen Leute, wie zum Beispiel eben der Jonas Saalbach oder auch ein Musiker selber, die sind ein bisschen weg von dem Deep House Stuff und sind so in die Richtung Melodic Techno und eben Space Sound. Das hier kommt am 2. März auf ein Musiker Berlin raus. Also immer gut einen Monat und exklusiv und zum ersten Mal gehört bei mir. wenn der eine neue Scheibe rausbringt, dann naja, die muss man zelebrieren. Oder sprich es einfach schon mal gerade vorab als Essential Tune auszeichnen. Sebastian Lillet hat ja letztes Jahr wirklich ein riesiges Jahr gehabt. Eigentlich haben wir es schon fast das Sebastian Lillet-Jahr bezeichnet, 2017. Wirklich extrem erfolgreiche Releases, Remixes hat er gemacht, wirklich auf den relevantesten Labels überhaupt. Und wenn man denkt, Sebastian Lillet ist bis vor 10 Jahren ja noch einer so von diesen Elektrohaus, naja, sehr kommerziellen EDM-DJs gesehen, aber er hat sich im Underground rehabilitiert und ein neuer Sound, der ist wirklich phänomenal. Seine neue Scheibe, das heisst auf den Titel Last Miracle. diesen Track, genau gesagt, auf die ganze EP namens Memories von Buddha Kid freue ich mich schon, seit ich es zum ersten Mal gehört habe, wo er nämlich den Labelchef gespielt hat, nämlich der Guy J. Wir müssen natürlich dann auch rauskommen. Buddha Kid, gerade mal anfangs 20 und schon einmal in seinem Leben um die ganze Welt. Geboren in Thailand, aufgewachsen in Holland und jetzt inzwischen in Berlin angekommen. Und er hat riesige Erfolge und er macht wirklich den totalen Zukunftstechno. Wir werden noch viel von dem sehr jungen Herr hören, Buddha Kid. Und gerade als nächstes noch die zweite Track, einer, der mich heute spruchlos macht. Und darum höre ich auf Reden und wir hören das an, nachher kommt Memories.

Kinder, was für ein Sound und wo hat sich der junge Mann versteckt? Naja gut, ich habe erst jetzt gesehen, dass es ein Deutscher ist und dass man eigentlich nicht Sven Bomer sagt, sondern Böhmer. Aber das weiss man natürlich nicht gerade, insbesondere wenn es von einem englischen Label kommt. Und zwar Talentschmiede Anjuna Deep's Label von Above and Beyond. Ist das einer von diesen Trance-Acts überhaupt? Und wer seine Tracks auf Anjuna Deep veröffentlicht, der mutiert innerhalb von kürzester Zeit wirklich so zu den absoluten Superstars von der Szene. Bestes Beispiel, Yotto ist im klassischen Anjuna Deep Act, Lateral, Lane 8 oder auch Dusky. Und jetzt kommt der gerade mal 21-jährige junge Mann namens Ben Böhmer aus Berlin und ein Remix von Anjuna Deep, die letzte Way Out West, nämlich Altroid Horizon. Das ist der Ben Böhmer Remix. zwei Jahreszeiten, wo die Labels ganz besonders Acht darauf geben, was sie releasen. Das ist einerseits mal gerade kurz nach der Sommerpause, sprich nach der Ibiza-Saison. Auf der anderen Seite natürlich das erste Release jeweils im Januar vom neuen Jahr und gerade bei so grossen Labels wie zum Beispiel Dynamic. Das ist ein Label aus Hamburg und ist gegründet worden vom Superstar-DJ, nämlich vom Solomon. Und genau das Album setzt auf das erste Release 2018 gerade auf ein Artist-Album, nämlich Carmen. Und der wiederum hat wirklich ein Album produziert. Jeder Track ist extrem tanzbar. Drei, wie die heute jetzt oben im Verlauf der Sendung spielen, das ist der erste im Bund. Und das ist Carmen auf Dynamic Music. Und zwar mit Acido. We'll be right back. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Die Sendung heisst Mental X Electronic. Und heute mit Liebesgrüße aus Berlin. Die heutige Episode Mental X Electronic habe ich somit also fresh from Berlin with love. Dort hast du erst gerade eine Spülter eingeschaltet. Kannst du die Sendung natürlich nachträglich noch streamen oder natürlich auch gratis downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentalx. Dort findest du neben den Hintergrundinfos natürlich auch noch Playlisten zu der heutigen Show. Podcast kriegst du selbstverständlich, so heißt es richtig, auch noch auf iTunes und natürlich via SRF Virus App. Das da ist ebenfalls der Carmen und zwar auf dem Dynamic Label vom Solomon. Das ist ein Major Minor und ist super sexy. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. Oder was für ein ultra geiler Sound und was vor allem für ein Mastering. Ich meine, eben, gerade am Mastering scheitert es doch sehr oft bei Techno- und Hausverschiebenen. Aber inzwischen gehen die meisten Produzenten noch extern eben zu einem, der es speziell halt Engineering macht. Und natürlich das Arrangement neu suchen, das Bounce, das Mastering und so weiter und so fort. Und wer das alles super im Griff hat, das ist das Label Dear Dear, liebes Array. Und wieder einmal mehr haben sie wirklich einen Killer-Act am Start, nämlich Touch Talk mit A Shuffle. House und Deep Trance kommen die zwei Jungs zu der vordersten Front. Der eine, der Dimitri Molosch, der kommt aus Weißrussland, der andere, das Death Drive, der kommt wiederum aus der Ukraine. Haben sich bei einem Gig einmal gefunden, haben sich verabredet, haben einen Track zusammen gemacht und das Ding ist ein Monster. Extrem hypnotisch näher. Mischung halt aus tiefstem Trance und Techno-Sound und wirklich einer der Featured Tracks von der Woche. Hintergrundinfos zu dieser Show findest du auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du Playlisten gerade nach der Sendung und schon kurz nach der Sendung kannst du dort die heutige Sendung als Podcast gratis downloaden. Ja, natürlich auch auf iTunes. zum zweiten Mal heute oben mit in meiner Rotation in der Playliste Matto. Matto aus Melbourne, Australien, das ist so wirklich einer von 10 absoluten Keimtipps. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie seine internationale Karriere läuft. Aber so wie das aussieht, wird sich das wirklich sehr kontinuierlich steigern. Er ist genauso progressiv wie sein Sound selber. Das ist Matto mit Ascent. Music is love. Yes. klassischen Underground-Sound aus Israel, und zwar vom Moschik. Jetzt musst du dir das vorstellen. Gut, israelische Techno und House kennen wir natürlich im Moment bestens, gerade so mit den ganzen Guys, sprich der Guy Gerber, der Guy Jay, denen noch kennen und wie sie alle heissen. So, aber das Ganze hat schon weitaus früher angefangen, nämlich Mitte 90er Jahre mit dem Goa Live Affected Mushroom. Und gerade so Ende 90er Jahre sind dann so die ganzen israelischen Progressive House DJs vorgekommen, und an vorderster Front ist der Herr da. Und ich freue mich sehr, dass er wieder mal eine Scheibe draussen hat. Aus Israel kommt er, Moschik heisst er, und das ist ein Dragon Bar. Fantastisch. Irre. Myra ist das unheimlich deep und jetzt richtig ein 4 Uhr am Morgen Strobo-Nebel-Sound. So, hast du schon Gedanken gemacht, was das Wochenende anstellst? Insbesondere natürlich für Basel. Die haben natürlich schon ab heute oben etwas Richtiges zu feiern, nämlich nach einem Monat macht es Nordstern wieder auf und ein Line-up für das Wochenende ist echt crazy. Und was, wie, genau, wo passiert, das erfährst du genau jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Heute zu oben im Nordstern in Basel, wo ja seit einer guten Weile jetzt inzwischen auf dem Rhein ein Schiff ist, bekommst du heute zu oben den Techno-King schlechthin aus Schweden, nämlich den Adam Bayo. Morgen zu oben geht natürlich das Reopening-Weekend weiter. Und hier haben sie eingeladen. Wer haben sie genau? Ah ja, genau, der John Dimas und Economist. Möchtest du morgen zu oben doch eher in Zürich in Ausgang? Gehst an die Rakete im Hive Club Animal Trainer, Lee Fandowski und Definition 3, sehr, sehr, sehr gute Acts und unbedingt reinziehen. Möchtest du doch eher in Luzern in Ausgang, dann gibt es natürlich dort in Luzern noch eine Adresse und zwar ist das der Rock Club, morgens oben mit Ryu und Manuel Moreno. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung. Weiterführende Links zu den Artisten, die ich dir jeweils vorstelle, Playlisten und die Sendung als Podcast zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Rocker und darum zum zweiten Mal heute oben mit in meiner Playlist, sprich auf meinem Plattenballer. Und zwar ist es Austin Petit mit Zeitgeist letzte Woche auf einem Proton rausgekommen und wirklich, das ist wirklich ein Technomonster. Berlin with Love. Das ist ein Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Ich habe den brandneuen Sounds vorgestellt, eben vom Berliner Einmusikerlabel von Budakit, der dort wirkt. Und von diesem jungen Herr, und zwar gerade mal 21, ist er Ben Böhmer. Er hat wirklich einen fantastischen Remix machen, und zwar für die legendäre britische Techno- und Breakbeat-Band, nämlich Way Out West. Hat er ein bisschen vorher in der Sendung vorgestellt. Hast du es verpasst? Kein Problem. Du kannst dir die Sendung jederzeit downloaden als Podcast, und zwar auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich auch bei iTunes oder via SRF Virus-App. Das ist ebenfalls der Ben Böhmer zum dritten Mal heute Abend mit dabei. Es ist das Monster-Ding After Earth. gemacht bei 850 Sendungen. Einmal und schon bringe ich dir einen Shake-Klassiker. Das kann auf der einen Seite ein Shake-Klassiker sein, ein Track, den ich ziemlich mögen habe in den letzten 18 Jahren, wo ich dort die Radiosendung mache. Heute gehen wir aber sogar nochmal einen Jump noch viel früher. Stell dir vor, Frankfurt 1994. Da hat es zum Beispiel das alte Erbe wie der Dorian Gray als Club gegeben. Oder natürlich die legendäre Omen-Party von und mit dem Sven B. jeweils am Freitag. Und genau dort ist eben so ein Frankfurter Trance-Sound entstanden. Später hast du dann gerne als Hard-Trance oder als Rave bezeichnet. Und da habe ich ein Remake von so einem absoluten Klassiker, Love and George, der Gangster. Das ist mein Shake-Klassiker von der Woche und heisse durch den Legacy. Trust Bass und Sound aus Berlin. Christopher Hermann ist das mit I'm Just a Shadow of Myself. Hey, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Freude machen mit der heutigen Sendung. In einer guten Stunde kannst du den gratis downloaden. Du musst auf srf.ch/mentlix. Dort findest du gerade den Download-App-Button. Selbstverständlich kriegst du es auch auf iTunes. Würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich pünktlich für dich hinter den Turntables. Jetzt sage ich, zieh dich schön warm an, wenn du rausgehst und sonst kann man shaken oder einfach genießen die wunderbare Nacht. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.